Radio Bremen 2. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die nun folgende Sendung trägt den Titel »Verrückt nach Licht«. Alfred Paffenholz stellt Ihnen im Gespräch die Lyrikerin Dorothee Sölle vor, die einer breiteren Öffentlichkeit vor allem als engagierte Theologin bekannt geworden ist. Ihre Lyrik gehört zur poetischen Chronik der 80er Jahre, wovon Sie sich selber überzeugen können. Denn Dorothee Sölle wird in unserer Sendung einige ihrer neuen Gedichte lesen. Wenn du traurig bist, wird dein Blick unbestimmt. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Wenn du traurig wirst, sind deine Hände verloren. Es gibt nichts mehr zu bearbeiten. Wenn du traurig bist, geht die Sonne weg. Es gibt nichts mehr zu sehen. Ein Gedicht von Dorothee Sölle, von ihr selbst gesprochen. Die meisten von uns kennen diese Frau als streitbare Theologin, weniger als Lyrikerin, obwohl sie schon mehrere Gedichtbände veröffentlicht hat und auch mit einem Literaturpreis, dem Droste-Preis, ausgezeichnet wurde. Ihr jüngster Lyrikband, im Verlag Wolfgang Fiedgau in Berlin erschienen, hat unserer Sendung den Titel gegeben, »Verrückt nach Licht«. Die Gedichte, die Sie im Verlauf der Sendung hören werden, stammen aus diesem Band. Nachts sitzt du in der Küche und rauchst Zigaretten. Beides beleidigt mich. Du weißt nicht, was du mir tust. Jenseits von Liebe und Schmerz. Weiß ich denn, was ich dir tue? Es ist, als hätten wir keinen Engel mehr, der für uns aufkommt. 1929 in Köln geboren, lebt Dorothee Sölle heute in Hamburg und in New York. In Hamburg lebt sie zusammen mit ihrer Familie. In New York hat sie seit 1975 am Union Theological Seminary eine Professur für systematische Theologie. In der Regel ist sie dort von Oktober bis April. Ich habe Dorothee Sölle kürzlich, ehe sie nach New York abreiste, in ihrer Hamburger Wohnung besucht und mit ihr über ihre Gedichte ein Gespräch geführt. Beten und Dichten gehören für Dorothee Sölle zusammen. Das Christentum setzt eigentlich voraus, dass alle Menschen Dichter sind, nämlich beten können. Das ist dasselbe mit den Augen Gottes gesehen, hat sie einmal erklärt. Diese theologische Erkenntnis bestimmt auch ihre eigene Lyrik. Und ich sah den Himmel über Blankenese, weit aufgerissen und golden am Westrand, vor mir die wüste Drängelei der Wolken. Und ich dachte, das ist meine Welt, von diesem Planeten lasse ich mich nicht vertreiben. Hier geht mir die Sonne noch unter und auf. Und ich sah den Himmel über Blankenese und dachte an die Gefolterten unter den Kapuzen, mit denen der Himmel nicht spricht, und an die andere Sonne des Mords an meiner irdischen Heimat, die Rücknahme der Schöpfung. Und ich glaubte an Gott für ein paar Minuten. Es ist 3 Wochen her, und täglich kreisen die stärkeren Sonnen Satans um uns. Dorothee Sölles Lyrik, das sind Gedichte über Liebe, Glaube und Politik. Auch viel Privates ist dabei, freilich. Die privaten Erlebnisse sind eingeordnet in historische, politische, theologische Zusammenhänge. Aber hören Sie Dorothee Sölle selbst. In der Tradition gerade des Protestantismus hat es ganz viele Pfarrer und Dichter oder Pfarrerskinder und Dichter gegeben, die also ein sehr starkes Bedürfnis hatten, sich auch, also gerade in Lyrik zu betätigen. Und ich empfinde da auch eine ganz starke Nähe. Ich benutze manchmal das Wort, die beiden Wörter beten und dichten, synonym, als sagten sie das Gleiche. Also ein Versuch des Selbstausdrucks, auch des ausgedrückten Schmerzes. Es geht mir oft so, wenn ich Meldungen lese in der Zeitung oder in Briefen, die Leute mir schreiben, Also Meldungen des Entsetzens, irgendetwas Grauenvolles. Dann ist es so, als könnte ich gar nicht atmen. Und dann habe ich ein Bedürfnis, irgendetwas damit zu tun. Also noch eine Foltergeschichte. Dann gibt es eigentlich nur, entweder lege ich das weg und sage, ja, ich weiß ja schon. Hör mir doch auf damit. Und das ist natürlich eine brutale und furchtbare Reaktion. Oder es gibt einen Versuch, das weiter zu erzählen. Auch anderen, die vielleicht die Zeitung nicht lesen. Und viele gerade dieser Berichte erscheinen ja auch nicht in unseren Medien. Und dieses Stück Wahrheit und Schmerz, also nicht zu verschweigen, sondern weiterzugeben. Aber manchmal denke ich auch, vielleicht will ich es auch Gott erzählen. Und deswegen schreibe ich es auf. Damit er es endlich mal hört. Das ist so. Sie sagten, beten und dichten als Synonyme oder dichten und beten als Synonyme. Würde das auch gelten für die Menschen, die Gedichte lesen und die ihre Gedichte lesen? Ist das sowas wie ein religiöser Vorgang? Dann auch nicht nur das Dichten, sondern auch das Lesen der Gedichte oder das Anhören der Gedichte? Ich glaube ja. Ich hoffe, dass die Kluft zwischen dem, der etwas aufschreibt, und dem, der das wirklich sozusagen mit dem Herzen liest, immer kleiner wird. Das ist ein poetisches Ziel. Dass da nicht irgendjemand etwas erzählt und der ist weit weg und die Leserin oder der Leser, die nehmen das so rein als eine literarische Sache zur Kenntnis. Das, glaube ich, geschieht auch, jedenfalls in meinen Gedichten, nicht so sehr, sondern die Leute, die mögen, die hängen dann daran auch und identifizieren sich, wie der technische Ausdruck heißt. Ich versuche eigentlich jetzt mal genauer zu sagen, was das ist, sich identifizieren. Das heißt ja doch auch, dass ich nur der Mund bin für das, was jemand auch empfindet und etwas ausspricht, was jemand anders vielleicht schon gelebt hat, für das er oder sie aber noch keine Worte gefunden hat. Und ich finde es auch schön, wenn meine Gedichte, was sie manchmal auch tun, andere dazu anregen, Gedichte zu schreiben, sodass da so ein Prozess von einem Geben und Nehmen in Gang kommt und es nicht eine einseitige Sache ist. Dass die Kluft zwischen dem, der schreibt, und dem, der liest, immer kleiner wird, ist das poetische Ziel vieler Autorinnen und Autoren. Mag sein, dass Dorothee Sölle dieses Ziel gelegentlich eher erreicht als andere, weil sie möglicherweise schon so etwas wie eine Gemeinde von Leserinnen und Lesern hat, eine Gemeinde, die sich mit der Autorin solidarisch weiß in den Themen ihrer Gedichte. Porträt einer alten Nonne in Denver, Colorado. Ehe ich etwas sagen kann, reißt mir die alte Dame den Koffer aus der Hand, fragt schnell nach Peter, aber er ist gerade im Gefängnis, dem Frieden zuliebe, diskutiert und verhandelt, mit sanfter Stimme und zäh, läuft vor mir her mit dem Koffer, sie könnte meine Mutter sein, in jeder Handbewegung mehr Erotik als in den Erektionen, Orgasmen und Kopulationen, die sich mir täglich aufdrängen. Hör nicht auf, Gedichte zu schreiben, ermahnt sie mich. Wir brauchen das so nötig wie Aktionen. Früher vertraut mir eine Mitarbeiterin an, war sie Tänzerin. Unterrichtete auch Ballett. Ich könnte wirklich ihr Kind sein, das uneheliche Kind einer Frau, deren Füße voll Leben sind, mit 71. You are a sister, sagt sie beim Abschied. Ich denke, für wen? Und fange an zu tanzen. Ohne die Gemeinschaft der Heiligen hätte ich keine Hoffnung für dieses Land und keinen Mut, alt zu werden. Dorothee Sölles Lyrik, das sind Gedichte immer an der Bibel entlang geschrieben. Die Bibel ist ganz wichtig für Dorothee Sölle, für die Theologin wie für die Lyrikerin. Was ich eigentlich möchte, ist die Bibel weiterschreiben. Ah ja. Ich finde eigentlich eine richtige Theologie muss sich nicht nur so unter das Wort stellen, ja, Und das Auslegen, das ist ja das, was seit 2000 Jahren gemacht worden ist. Dann gehen Sie sozusagen auf die rabbinische Tradition zurück. Genau. Man schreibt weiter. Man schreibt weiter, man erzählt parallele Geschichten, die man verbindet mit dieser Tradition. Es ist ja eine ungeheure Stärke, in einer Tradition zu stehen. Also ich weiß, dass viele Menschen die jüdisch-christliche Tradition eher als eine Belastung, als eine Art Gottesvergiftung empfinden. Aber mir geht es zunehmend andersherum. Mir geht es zunehmend so, dass ich, um meine eigenen Erfahrungen zu benennen, dabei hilft mir das Bewusstsein, dass die Tradition mich trägt, dass ich mir das nicht selbst nur ausgedacht habe, subjektiv, sondern dass ich im Einklang mit dieser Tradition bin. Ist das zum Beispiel jetzt auf dem Kirchentag so klar geworden, dass ein Satz wie die Erde ist des Herrn mit seinem ganz klaren antikapitalistischen Inhalt. Die Erde gehört eben nicht der United Fruit Company oder der Shell AG. Das kann man aus der Bibel gar nicht wegdenken. Die Bibel ist so gut, dass selbst also 2000 Jahre Kirchengeschichte und selbst eine evangelische Kirche, wie wir sie in unserem Land haben, diese Bibel nicht kaputt bekommen. Die ist so stark, dass sie ist so, man kann sie gar nicht total verbiegen, es stimmt einfach nicht. Auf Schritt und Tritt, zum Beispiel spricht sie von den Armen, fast auf jeder Seite. Man kann das Buch also nicht lesen und in so einer geistigen Apartheid bleiben, wo einen eigentlich nur die Reichen interessieren. Es geht nicht. Nun werden ja die Menschen, auch die Gottesdienstbesucher, nicht allzu oft mit einer solchen Aussage, wenn die Bibel ausgelegt wird, konfrontiert wie: die Erde gehört nicht der United Fruit Company oder der Shell AG. Das ist ja doch eine Sprache, wie Sie sie sprechen, auch einige andere Pfarrer sie sprechen, aber die doch weithin neu ist in der Kirche. Oder sehe ich das falsch? Ja, ich glaube, es gibt schon... Also dieser direkte Zugriff auf unser Leben, Evangelium und Leben. Ja, ganz sicher. Ich glaube allerdings, dass die Poesie dabei eine große Hilfe ist. Es gibt ja doch eine ganz, jetzt, also etwa im Gegensatz zu vor 20 Jahren, gibt es heute eine ernsthafte, das heißt also auch moderne, christliche Poesie. Ich denke an Ernesto Cardenal, Kurt Marti. Ich meine, in dieser neuen christlichen Poesie gibt es ganz starke Überschneidungen von Politik, Theologie und Poesie. Also das ist Texte, die mit einem Gegenwartsbewusstsein arbeiten. Also es sind nicht einfach Predigten, sondern die Einheit von Theologie, Poesie und Politik ist eine so gelebte Realität für mich, oder die Kultur, in der ich eigentlich atmen kann, die enthält diese Elemente ganz notwendig. Und ich kann keins von diesen drei Dingen allein und für sich betrachten. Diese Sicht veranschaulicht das folgende Gedicht, das Dorothee Sölle für zwei Friedensfrauen schrieb. In Solidarität für Bärbel und Ulrike. Dass Frauen sich heute weigern, die Todesmaschine zu bedienen, ist eine Einladung an alle Menschen. Dass Frauen sich nicht zu Tode rüsten lassen und die Logik des Hasses nicht übernehmen, ist die reale Hoffnung auch der Länder, die Grund zur Angst haben. Dass ihr Nein sagt zur Automatik der größten Maschine, die den Erdkreis beherrscht, ist das größte Ja zum Leben, das auf uns wartet. Dorothee Sölle, eine Autorin, die sich gewissermaßen in zwei Sprachhaltungen artikuliert. Als Theologin und Wissenschaftlerin in der Prosa, als Dichterin in der Sprache der Poesie. Frage: Wie geht das zusammen? Ich benutze meine theologische Sprache, meine prosaische Sprache, sehr stark zur Kritik. Mhm. Und wenn ich etwas positiv aussagen will, dann fällt mir das immer schwerer, das in Prosa zu tun. Und ich habe eine Tendenz, dann eigentlich ein Gedicht oder Gebet zu schreiben. Ich habe ein klein bisschen Kritik, wenn Sie die Theologie so stark mit der Wissenschaft identifizieren. Das ist eigentlich nicht die Theologie, die ich treiben will. Die Wissenschaft ist eine Hilfsgeschichte für mich. Natürlich muss ich wissen, was im Neuen Testament steht und was in der Kirchengeschichte war. Aber die Theologie, die ich eigentlich will, die geht über die Wissenschaft hinaus. Und ich halte das für einen Fehler der gegenwärtigen Theologie, wenn die sich so stark als Wissenschaft definiert. Ich würde die Theologie lieber als Poesie definieren. Das, finde ich, kommt der Wahrheit viel näher. Aber Sie wissen ja, dass Schwestern von Ihnen das treiben, was mit dem Begriff feministische Theologie jetzt bezeichnet wird. Also Sie benutzen dieselben Instrumente dann doch wie die Männer, nicht? Sie machen nicht Poesie wie Sie. Ja, aber die feministische Theologie unterscheidet sich auch von der bisherigen in der Form. Also nicht nur, dass Frauen jetzt Bücher schreiben und Theologie treiben, sondern auch, wie sie das tun. Und da kommen also ganz stark poetische Elemente herein und Narrative. Die sind also, die feministische Theologie ist eigentlich, geht ganz stark davon aus, dass wir das Erzählen und das Bitten und Beten betreiben müssen und nicht nur die Reflexion. Bitten, beten, Gott. Eben haben Sie gesagt, ich möchte Gedichte schreiben, damit Gott sie hört, damit er zuhört, sie anhört. Sind Sie ein gläubiger Mensch? Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Ich lebe nach der Aufklärung, ich bin ein moderner Mensch, ich bin nicht in einer festen christlichen Tradition aufgewachsen. Ich suche eher ein Stück Heimat in der Kirche und finde die immer wieder verweigert. Ich finde mich heimatvertrieben aus der Kirche. Und vielleicht kann man dieses Suchen als eine Art moderne Form des Glaubens, wobei ich also den Schatten des Glaubens, nämlich den Zweifel, eigentlich immer mitdenken möchte. Ich möchte nicht so eine reine Glaubensgewissheit verkörpern, so irgendeine ihrer selbst vollkommen sichere, triumphalistische Gewissheit. Das liegt mir fern. Aber muss Nähe zu Gott bei Ihnen einhergehen unbedingt mit Kirche? Mit der Institution Kirche. Denn ich habe Sie nach Gott gefragt und Sie haben mit Kirche geantwortet. Ich glaube, es muss einhergehen mit Gemeinschaft, mit anderen Menschen. Und wenn Kirche das ist, dann ja. Wenn Kirche Bürokratie und Machtverwaltung und ist, dann nein. Aber ich will mir eigentlich nicht ausreden lassen, dass wir alle eine wirkliche Kirche brauchen und dass wir auch darunter leiden, wenn die Kirche sich selbst verrät und kaputt macht und etwas ganz anderes ist als das, was sie sein sollte. Das kommt ja in einigen Ihrer Gedichte zum Ausdruck. Ein Leiden an der Kirche. Krank an der Kirche. Ich fahre mit dem Fahrrad durchs Polderland. In deiner Stille, schreibt mir ein Pfarrer aus Holland. Werden die Kinder auch Radfahren und Gebete schreiben aus deiner Stille? Hinter vielen Pfarrern sehe ich den Tod warten, Tod einer Kirche, an der sie kranken. Manche höre ich beten um deine Stille, von der wir leben, ohne andere Heimat. Sie möchten eine andere Kirche? Ja, eine eindeutigere, also einfach eine Kirche, die etwas näher an der Bergpredigt Jesu ist, das heißt also eine Kirche, die klarere Positionen bezieht in den zentralen Fragen des Hungers, der Kriegsvorbereitung und der Zerstörung der Erde. Fließen da in Ihre Reflexionen auch Ihre amerikanischen Erfahrungen und die Erfahrungen Ihrer Reisen, etwa nach Nicaragua, Guatemala und so weiter, mit ein? Ja, ganz stark. Mein christliches Bewusstsein ist sehr ökumenisch. Ich empfinde Westdeutschland kirchlich als ein unterentwickeltes Land. Die wichtigen Anstöße und das lebendigere Leben sehe ich sehr weit außerhalb, gerade der westdeutschen Kirchen. Ich kann das an der Friedensfrage zum Beispiel klären. Es ist ja kein Geheimnis, dass sowohl unsere Nachbarn im Osten, die DDR, wie im Westen Holland, dass dort die Christen viel klarer ihre Positionen formuliert haben als etwa die evangelische Kirche in Deutschland, in Westdeutschland. Mir ist aufgefallen, dass sogar in Ihren Gedichten Erfahrungen aus der Mythologie und aus der Glaubenswelt anderer Kulturen eingeht, etwa indianischer Kulturen oder südamerikanischer Kulturen. Haben Sie sich damit intensiv beschäftigt und sehen Sie da möglicherweise Ergebnisse von geglücktem Leben, die wir haben könnten, aber nicht haben, was bei uns verschüttet ist oder was wir noch gar nicht erreicht haben? Was wir noch nicht erreicht haben und was uns doch auch in unseren eigenen Traditionen, wenn man die richtig versteht, versprochen ist. Also ich glaube, dass man heute als Christ ja nicht in einer christlichen Engführung eigentlich leben kann. Die Sprache der Religion ist eine Menschheitssprache. Und natürlich kann man mit einer Sprache auskommen, aber es bereichert einen nicht ungeheuer, wenn man auch noch stolz darauf ist, dass man monolingual ist. Und in diesem Sinn meine ich, dass eigentlich eine lebendige Frömmigkeit heute auch naturfromm sein muss und auch die Stimmen anderer Traditionen hört. Und da die Indianer sind natürlich etwas, was eigentlich jeden Menschen, der sich mit der ökologischen Problematik auseinandersetzt, geistig auseinandersetzt, der kommt irgendwann mal auf die Rede des Häuptlings Seattle und auf sehr, sehr viele andere Zeugnisse, gerade der indianischen Frömmigkeit, mit ihrem anderen Verständnis der Natur. Und davon habe ich eigentlich viel gelernt. Ich bemühe mich um eine Überwindung des kulturellen Imperialismus und Eurozentrismus. Das heißt, um ein Hinhören auf das, was die Indios gesagt haben. Auch andere Traditionen, die fernöstlichen Traditionen, sind für mich wichtig. Der Buddha, das Tao, das sind ja doch... Auch das geht in einige Ihrer Gedichte ein, ist mir aufgefallen, nicht? Ja. Ich wünschte mir auch davon mehr Realität. Es gibt ja bei uns in Deutschland wenig Religionswissenschaft, wenig Möglichkeiten für junge Menschen, so etwas kennenzulernen. Dabei finde ich in dem Prozess der Selbstsuche und der Unsicherheit, finde ich es so notwendig, also doch die großen Sprachen der Menschheit überhaupt mal zur Kenntnis zu nehmen. Und das will ich da sicher auch in diesen Gedichten etwas ausdrücken, etwa über Buddhismus, Zen-Buddhismus. Kein Zweifel, die Gedichte von Dorothee Sölle sind Ausdruck einer neuen religiösen Poesie, in der die eigene Tradition mit den Traditionen uns fremder Kulturen eine Verbindung eingeht. Was diese Lyrik auszeichnet ist, Dorothee Sölle wies im Gespräch schon darauf hin, ist die Einheit von Politik, Theologie und Poesie. Die religiöse Dimension der sogenannten Friedensbewegung. Das Fenster der Verwundbarkeit, so sagt Ronald Reagan, um die Aufrüstung zu begründen, muss geschlossen werden. Ein Fenster der Verwundbarkeit ist meine Haut. Ohne Feuchtigkeit und ohne Berührung muss ich sterben. Das Fenster der Verwundbarkeit wird zugemauert. Mein Land kann nicht leben. Wir brauchen Licht, um denken zu können. Wir brauchen Luft, um atmen zu können. Wir brauchen ein Fenster zum Himmel. Denken Sie, dass wir an einen Punkt gekommen sind, wo wir gewissermaßen schon in so etwas sind wie Endzeitstimmung, das es ja auch schon mal gegeben hat? Ist die Bedrohung inzwischen so stark geworden, dass man damit rechnen muss, dass diese Welt zu Ende geht? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, noch größere Angst davor, dass sie immer mehr in Barbarei versinkt. Also in einer furchtbaren Monokultur aus Bomben und Coca-Cola lebend, dass in der menschliches Empfinden, Kommunizieren, miteinander leben, miteinander arbeiten, immer seltener wird. Also ganz deutlich ist es mir etwa an der Zerstörung der Arbeit. Die Hauptarbeit ist das wichtigste Produktionsmittel, ist die Wissenschaft. Und wenn 51% dieser Wissenschaftler also am Tod arbeiten, dann finde ich das ein so unglaublich furchtbares Symbol für das, was alle denken. Das müssen Sie noch ein bisschen erläutern, am Tod arbeiten, die Wissenschaftler, die am Tod arbeiten. Sie meinen, die in der Raketenforschung, in der Atomforschung tätig ja, sind? Ja, und angewandt. Also ich meinte, diese Zahl bezieht sich auf Wissenschaftler und Ingenieure. Also in diesem Sinn angewandte Wissenschaft genauso. Da gibt es Zahlen darüber, das ist eine Zahl aus USA, dass 51% aller Beschäftigten, also für militärbezogene Industrien arbeiten und forschen und denken und eben auch praktizieren vielfach, so kleinteilig, dass das den einzelnen Menschen gar nicht auffällt. Für wen? Die machen ihre winzige Forschung oder ihre winzige Produktion, aber die Realität ist die des Todes. Sie sind tätig im Hause des Menschenfressers. Sie haben mal ein Buch geschrieben unter diesem Titel, Im Hause des Menschenfressers, auch eine Zusammenfassung, eine Anthologie von Gedichten und Prosatexten. Da sind Sie auf dieses Bild gekommen, vom Menschenfresser. Wie kamen Sie da gerade drauf? Einmal, ich habe eine große Liebe zu Märchen und da verwende öfter mal Märchenmotive, die fallen mir so ein. Und da habe ich also auch an die Grimmschen Märchen gedacht und an dieses ganz, das unheimliche Verhältnis zwischen dem Menschenfresser, der also die Menschen frisst, und seiner Frau, die eigentlich ganz lieb und nett ist und mitleidig und ganz gut kocht. Und ich empfand das als ein gutes Bild für die Realität in unserem Land, dass die Menschen bezahlen ihre Steuern, um mehr Bomben zu stationieren, mehr Bedrohung herzustellen, weniger Hilfe an die Hungernden zu geben. Das sind die objektiven Ziele unserer Politik. Und zugleich sind die einzelnen Leute sehr nett und friedlich und keineswegs böse gesonnen. Und das drückt sich in diesem Märchen so aus, dass das eine Ehe gibt zwischen einem Menschenfresser und einer ganz netten, freundlichen Frau. Und dieses ist ein unheimliches Bild. Man fragt sich natürlich, wieso bleiben die zusammen, die nette Frau und dieser schrecklich blutrünstige Menschenfresser? Wieso bleibt mein Volk, das eigentlich doch vielfach gar nicht so schlimm ist, wieso bleibt das zusammen mit dieser Menschenfresserei und mit dieser ganzen Bande von weiteren Zerstörungen und Mord? Wieso tolerieren wir das noch immer? Und daran habe ich so etwas weitergesponnen, also gerade an dem Verhältnis zwischen der Frau, die wahrscheinlich kaum weiß, was ihr Mann eigentlich macht. Es gibt ja viele Frauen, die wissen gar nicht, wo ihre Männer tätig sind oder was die da eigentlich tun. Und so wissen sie eben auch nicht, welche politischen Entscheidungen nun weiter dafür sorgen, dass mehr Arme verhungern und mehr Bomben ins Land kommen und mehr Giftgas und so weiter. Würden Sie denn so weit gehen und sagen, dass die Regierenden in der Bundesrepublik nicht wissen, was der große Bruder in den USA macht, an denen sich unsere so anhängen? Ich weiß nicht, ob ich über die Regierenden das sagen würde. Ich würde wohl sagen, dass ein großer Teil der Parlamentarier keine Ahnung hat. Das hat sich etwa bei dem, als die SPD den Doppelbeschluss absegnete, da hat man das hinterher immer wieder gehört. Die wussten nicht, worum es sich handelte. Sie hatten keine Ahnung, dass das Erstschlagswaffen waren. dass die weit besser waren als die russischen und so weiter und so fort. Und jetzt die Unsicherheit bei SDI. Das ist ganz deutlich, dass die Leute nicht genau informiert sind und es vielleicht auch nicht wissen wollen. Oder es gibt viele andere Beispiele, die man zeigen kann, etwa die Waffenproduktion und Waffenausfuhr aus unserem Land. Wir sind da ja, sehr nach vorne gekommen. Wir sind jetzt an der vierten Stelle weltweit in der Produktion des Todes. Und das wird ja immer genehmigt von irgendwelchen Leuten in Bonn. Die wissen auch genauso gut wie jeder andere Mensch, dass diese Waffen ja nicht als Spielzeuge ausgeführt werden, sondern um Leute umzubringen. Und das heißt im modernen Krieg im Wesentlichen Frauen und Kinder. Es werden ja mehr Nicht-Kombattanten getötet als Kombattanten. Auch das ist alles bekannt. Und trotzdem geht das weiter aufgrund massiver wirtschaftlicher Interessen. Es bringt eben am meisten, Rüstungsindustrie zu betreiben. Das ist, so sehe ich das auch in den USA. Der wirtschaftliche Aufschwung, der mit Reagan gekommen ist, beruht darauf. Was ist so für Sie das Zentrale, was Sie umtreibt, was für Sie wichtig ist und was Sie gerne an andere Menschen weitergeben würden? Die einfachste Antwort wäre zu sagen, Gott, würde ich ganz gerne etwas weiter verbreiten. Aber ich weiß, dass diese Antwort so zweideutig ist, weil darunter so viel verstanden wird. Ich glaube, das eine ganz wichtige Aussage meiner Gedichte ist ein Versuch, die persönlichen Erfahrungen, das sind ja auch Liebesgedichte dabei, traurige Gedichte, also Beziehungsgedichte, aber die irgendwie auch in Bezug zu setzen zu den allgemeinen Erfahrungen, sodass das Subjektive nicht nur so für sich da ist, in einem geschützten Raum, in der Beziehungskiste, sondern dass das verbunden wird mit den objektiven Erfahrungen und Schmerzen tatsächlich und dass da ein Stück von dem, was die Tradition mit Gott, mit dem Ursprung des Lebens benennt, also vorhanden ist oder aufscheint. Sie sprechen jetzt sehr nachdenklich, sehr besonnen, sehr vorsichtig, um sich auch, was verständlich ist, nicht Missverständnissen auszusetzen. Ihr Bild so in der veröffentlichten Meinung in diesem Land ist ja ganz anders, nicht? Sie haben das Image einer kämpferischen, oftmals sogar mit Schaum vorm Mund redenden und agierenden, streitbaren Frau, die Theologin ist und Dichterin ist und der Kirche und den Herrschenden die Meinung geigt. Wie kommt es zu diesem Bild? Setzen Sie sich manchmal auch Missverständnissen aus durch Einseitigkeiten und Übertreibungen? Sie haben, wenn ich mich richtig erinnere, in einem Gedicht, nicht in diesem neuen Gedichtband, mal das Stichwort Einseitigkeit thematisiert. Ja, ich möchte dazu erst mal sagen, eine Ursache dessen liegt ja doch nicht bei mir, sondern bei dem weit verbreiteten Hexenwahnsinn, den es in unserer Kultur gibt und in der man also bestimmte Frauen spezifisch und zumal wenn sie sich also einigermaßen eindeutig äußern, dann doch missverständlich zitiert, das ist noch das Harmloseste, oder gar nicht zitiert, es gibt also... Ich habe das in den letzten Jahren x-mal erlebt, dass eine Freundin mir am Abend nach einer Demonstration sagt, du warst im Fernsehen. Und ich sage, so, was habe ich denn gesagt? Und dann sagt sie, du hast doch nichts zu sagen, weißt du das denn nicht? Es ist also irgendwo ein Bild aufgetaucht. Und das wird dann vielleicht der veröffentlichten Meinung begleitet von irgendetwas sehr Negativem. Ich meine wirklich, dass das eine Art Mache ist, wenn man an die Springerpresse denkt, da genügt mein Name völlig, um Hölle auf Sölle zu assoziieren und dann das abzuschalten. Das ist ja schon eine alte Geschichte, das kratzt mich auch nicht mehr besonders, aber ich sage das nur, weil dieses merkwürdige Bild der Aggressivität sicher auch gemacht ist. Ich will damit nicht leugnen, dass ich natürlich aggressive Anteile habe und außerdem gerne Dinge auf den Punkt bringe, also mit Namen nenne. Ich finde das eine gute Regel der öffentlichen Rede, also Ross und Reiter zu nennen und nicht gewisse Kreise. Ich war eine Zeit lang Lehrerin, wenn mir die Schülerin sowas geschrieben hat, dann habe ich das immer angestrichen, Fragezeichen, wer, wann, wo. Und so nenne ich also Caspar Weinberger oder Ronald Reagan, wenn sie mal wieder was gesagt haben, was mir also friedensgefährdend erscheint, gerne sehr deutlich und klar in dem, was da wirklich passiert. Und ich glaube, dass eine zweiseitige Betrachtungsweise, also wenn man jedes Unglück, das der Westen produziert, mit einem vom Osten hergestellten ausbalanciert, das führt zu überhaupt nichts. Es führt eigentlich zu einer generellen Volksverdummung. Man sieht eigentlich den Hörer oder Zuseher dieser Meinungserziehung vor sich, wie er so, ja, so am Stammtisch vor seinem Bier sitzt und sagt, es ist alles schrecklich. Wohin man guckt, nur Elend. Das ist ein resignatives, entpolitisierendes, verdummendes Ergebnis, weil damit die Möglichkeit, Dinge anders zu machen, total negiert wird. Als wäre das schicksalhaft so und auf dieser Seite ist schlecht und hier ist schlecht, ja sicher. Ich höre das immer wieder, ich finde das geradezu gotteslästerlich, also diese Form von Ohnmacht und Verklärung der eigenen Ohnmacht. Sind eben alle schlecht, einer ist so schlecht wie der andere. Während also die Einseitigkeit, die ich befürworte und die mir oft vorgeworfen wird, ist eine Einseitigkeit des Gewissens. Das Gewissen hat diese merkwürdige Eigenschaft, dass es, wenn es Gewissen ist, dann kann es nicht zweiseitig sein. Das kann sich nicht ständig entschuldigen damit, dass ja die anderen auch grässliche Schweinehunde sind. Das ist einfach, widerspricht dem, was überhaupt diese Tradition bedeutet. Und diese Einseitigkeit des Gewissens, die wird in unserem Land zunehmend verboten. Ich vermute mal, dass das Skandalon, das mit Ihrem Image einhergeht, das ist nicht nur, dass die Dinge auf den Punkt bringen und dass sie Ross und Reiter nennen, wenn sie Kritik üben an Zuständen und Verhaltensweisen, sondern dass sie dabei die Sache Gottes mit einführen, dass sie die Sache mit Gott in ihre Argumentation mit hineinnehmen und dies kollidiert mit dem traditionellen Gottesbild, das ja eher ein befriedetes ist, ein begrenztes, ein Gutwetterbild ist. Ja, Gott sicher, ich glaube auch, was mir oft vorgeworfen ist, seien Sie doch nicht so emotional. Das finde ich nun also den dümmsten männischen Vorwurf, den man überhaupt machen kann, weil ich finde, es ist gut, wenn man seine Emotionen ausspricht. Man soll sie nicht verleugnen oder verstecken, als seien sie uneheliche Kinder, mit denen wir nichts zu tun hätten. Das sind meine wirklichen Kinder und ich stehe zu meinen Emotionen und es ist grundfalsch, dass im Deutschen jetzt das Wort emotional ein Schimpfwort geworden ist. Das finde ich eine solche Verarmung, also der Zorn über das Unrecht, dieses Gefühl der Ohnmacht, der Schande, dass ich zu einem Volk gehöre, in dem eben also auch selbst zwei Weltkriege nicht dazu langten, die Leute zum Frieden zu bringen. Das sind ganz tiefe Emotionen und die sind in den Menschen drin. Man muss die aussprechen, damit sie auch deutlich werden. Und die Verleugnung der Emotionen, die verleugnet eigentlich uns selbst. Also wenn wir lang genug so tun, als litten wir nicht unter diesen ganzen Dingen, die in unserem Land passieren, dann zerstören wir uns selber. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem Gott, oder ich würde erst mal sagen, Christus ins Spiel kommt. Christus wird auch heute gekreuzigt, jeden Tag. Und wenn man das verstanden hat, und eigentlich gehört das zum Christentum, das verstanden zu haben, dann kann man jetzt nicht so emotionsfrei da irgendeine Neuanschaffung irgendwelcher Panzer hinnehmen, als wären also diese 100.000 Mark ja nun ganz, als hätten die gar nichts zu tun mit den hungernden Kindern. Sie haben zu tun. Wir wissen es doch. Es ist ja nicht so, als ob irgendeine dieser Anschaffungen nichts mit dem weiteren Tod von Kindern zu tun hätte. Und diese Zusammenhänge ins Bewusstsein zu bringen, das ist mir schon wichtig. Und das ist eine religiöse Angelegenheit. Vielleicht haben Sie recht, dass das die Leute am meisten ärgert, weil da auf ein Gefühl angespielt wird, was die anderen Menschen ja auch haben. Die Gedichte von Dorothee Sölle machen Mut, sich mit der Welt, wie sie ist, nicht abzufinden. Als Christin glaubt sie an die Veränderung der Welt, daran, dass diese Welt anders werden muss. Dabei gewinnt auch das Sprechen vom Tod eine andere, überraschende Dimension. Ein anderes Verhältnis zum Tod. Und als ich dich fragte, wie du lebst, hast du angefangen, mir vom Tod zu erzählen. Auf einer abgelegenen Straße oberhalb von Bogota, im Polizeiauto, hast du damals gerechnet, dass sie dich umlegen. In einer Intensivstation, schon aufgegeben, hast du angefangen, dich zu wehren. Dumm hast du den Tod da genannt. Bei den gewöhnlichen Leuten in Nicaragua hast du gesehen, wie anders sie mit ihren vielen Toten umgehen, jeden Tag. Die Revolution ist ein anderes Verhältnis zum Tod. Heute, 12 Tage später, merke ich, dass du mir etwas über die Auferstehung gesagt hast, als du vom Tod sprachst. In meinem Land gibt man sich alle Mühe, den Tod zu übersehen und die Auferstehung, koste es, was es wolle, zu vermeiden. Heute weiß ich etwas mehr über dich, der auf die Frage, wie er lebt, anfängt, vom Tod zu erzählen. Etwas mehr über ein Land, in dem man das Sterben nicht für das Schlimmste hält. Und ein bisschen mehr über die Auferstehung. Noch nicht genug. Dichten und Beten sind für Dorothee Sölle fast synonyme Begriffe, hörten wir zu Beginn dieser Sendung. Sie meinen für sie fast das Gleiche. Schreiben, eine Form des Gebets, das wollte ich noch etwas näher erläutert haben. Es gibt diesen berühmten Satz von Franz Kafka, Schreiben als eine Form des Gebets. So hat er sein Schreiben verstanden. Und nun ist das Wort Gebet da sicher nicht im Sinn also traditioneller Religionsleistung verstanden, sondern vielleicht eher als ein inneres Gespräch, was in uns vorgeht mit ja, einem Gegenüber, das wir als den Grund des Lebens ansehen können, als die Stelle, wo wir ganz sind, als ein Stück, als eine Realität, wo wir Verantwortung übernehmen für unser eigenes Leben auch. Und das alles vollzieht sich ja in Sprache, in Selbstausdruck, aber auch, wie ich meine, ganz stark im Wünschen. Also Wünschen ist ein Wort, das sehr, sehr oft vorkommt in meinen Gedichten oder viele Gedichte sind auch Wünsche oder ich versuche, meine eigenen Wünsche genauer kennenzulernen oder genauer auszusprechen und im Wünschen voranzukommen, dass das Wünschen nicht nur so ein ganz ungefähres, sozusagen schlampiges Wünschen ist, sondern ein genaues. Wie wenn ich jemanden lieb habe, dann werden meine Wünsche an diesen Menschen auch präziser. Wenn auch die Hoffnungen, was er oder sie tun oder lassen könnte oder sollte, das wird deutlicher und das ist ein... Also umso mehr man einem anderen Menschen auf den Leib rückt, umso genauer wünscht man dann auch. Und man kann es auch negativ ausdrücken, dass das Verblassen einer Liebe besteht vor allem darin, dass man sich eigentlich gar nichts mehr wünscht von dem anderen, gar keine solchen wilden Wünsche mehr hat. So ist es vielleicht auch mit der Liebe zu Gott, dass das Verblassen einer Liebe ist ein Zurücktreten Drehen der eigenen Wünsche. Und Beten ist eine Art wilder Wünsche. Also wenn ich mir überlege, was ich mir wünsche, ich, mein Gott, dass die Atomraketen noch während meiner Lebenszeit aus diesem Land wegkämen, das ist wirklich ein Wunsch, ein Herzenswunsch. Manchmal auch ein verzweifelter Wunsch für mich, dass dieses Land noch, mein Land noch friedlich wird zu meiner Lebzeit. Und solche Sehnsüchte, Wünsche, die machen, glaube ich, das, was eigentlich ein Gedicht ist, aus. Es gibt einen, der Robert Frost, das ist ein amerikanischer Dichter, der hat gesagt, das Gedicht fängt immer mit einem Kloß im Hals an. Und ich finde das sehr richtig. Der Kloß im Hals entsteht natürlich auch, wenn man etwas sagen möchte, wo man sich vielleicht doch geniert oder was unpassend ist, und wünschen in diesem radikalen Sinn ist natürlich sehr unpassend, oft falsch oder verwirrend. Es gibt ein Märchen, das heißt, fängt an in der Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat, begab sich das und das. Ja, und der Peter Handke hat das hier auch zum Titel eines Buches geholfen, dass das Wünschen noch geholfen hat. Das ist eine Beschreibung der Nähe zu Gott. Als das Wünschen noch geholfen hat, das war, als vielleicht Gott weniger weit weg war von uns. Und in der Dichtung, wie ich das verstehe, da nähern wir uns diesem Zustand wieder an, als das Wünschen noch geholfen hat. Und gehen also auf den späteren Zustand, in dem das Wünschen wieder helfen wird, darauf hin zu. Denken Sie, dass wir diesen Zustand mal wieder erreichen könnten? Also ich glaube, dass das Gebet niemals sinnlos ist. Das ist zynisch, ist zu sagen, na ja, dann betet mal, das nützt nichts. Mhm. Also ich weiß das aus Erfahrungen von Menschen, die in furchtbaren Situationen gewesen sind, zum Beispiel gefoltert worden sind oder verschwunden waren, oder gerade in Lateinamerika, also unter dem Terror der Diktaturen oder der CIA im Litten, dass die bloße Nennung von den Namen dieser Verschwundenen, zum Beispiel in einem Gottesdienst, dass den Leuten hilft. Es ist einfach blind und dumm zu meinen, das änderte nichts. Oder natürlich sprengt es nicht die Fesseln plötzlich. Es ändert aber trotzdem etwas. Es gibt also eine Art Stärke, die aus dieser Liebe, aus dieser Solidarität kommt, die höher ist als unsere Vernunft und deswegen sich auch mitteilt. Und in diesem Sinn, meine ich, hilft das Wünschen auch heute. Also ich meine, möchte eigentlich nicht so eine Welt konstruieren, in der früher das mal geholfen hat und später mal, sondern wir müssen daran festhalten, dass das Gebet etwas verändert und nicht verloren ist. Also es ist nicht so, als bete man in ein leeres Nichts hinein, auch dann, wenn mir das subjektiv so erscheinen mag. Die Mystiker, die haben ja immer von der dunklen Nacht der Seele gesprochen. Und diese dunkle Nacht der Seele, das ist sicher eine Realität, die auch ganz viele Menschen erleben und kennen. Und was die mystische und christliche Tradition dazu sagt, ist, dass auch in der dunklen Nacht der Seele sollst du nicht aufhören zu beten, zu wünschen, zu sprechen, den Dialog, der eigentlich uns mit dem Leben verbindet, den aufrecht zu erhalten, auch dann, wenn wir selber in einer Phase sind, die wir wahrscheinlich nicht Leben nennen würden. Auf Radio Bremen 2 hörten Sie die Sendung Verrückt nach Licht. Die Lyrikerin Dorothee Sölle im Gespräch mit Alfred Paffenholz. Die Gedichte, welche die Autorin las, entnahmen wir ihrem jüngsten Lyrikband, der unter dem Titel Verrückt nach Licht im Verlag Wolfgang Fittkau Berlin erschienen ist. Bis zum Beginn unseres nächsten Programms haben wir noch ein wenig Zeit. Hören Sie von Alessandro Scarlatti die Sinfonie Nummer 9 für Flöte, Streicher und Continuo, gespielt von William Bennett Flöte und I. Musici. Es ist 10 Uhr. Radio Bremen überträgt heute einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Andreas in Köln. Bevor wir zum Deutschlandfunk umschalten, hören Sie Gelobet seist du, Jesu Christ, von Johann Walter.